Scheiße, schon wieder Game Over. Da hast du wenigstens mal meinen Highscore geknackt. Nee, aber deine Karre. Du bist aber fies. Ein Unfall mit Fahrerflucht und ihr seid zum Kotzen wie ein Döner bei der Magersucht. Haltet einfach die Fresse, wenn ihr nicht wisst, was Phase ist. Und ihr seid dann leise, wenn ihr uns einblasen müsst. Mein Schwanz hat einen größeren IQ als ihr Pfosten. Ihr seid wie Penner, man kann euch nur noch mit Bier locken. Ich weiß, so eine Behinderung ist nicht lustig, aber sieht nun mal komisch aus, wenn ich deine Brust fick. Vitamin C, wir sind trotzdem ungesund für euch. Erspreng den Rahmen, du bist der Erste, der hier heult. Lieg ich da richtig, dass es nichts zu beweisen gibt? Sagst du Opfer wirklich doch, dann zerteile ich dich. Sieh uns doch mal an, Mann, wir sind jetzt auf jeden Schick. Auf jeden. Wer mir ständig schreibt, wer? Ja, Mann, das ist deine Chick. Sagst du noch was? Bin ich der, der deine Beine bricht? Vitamin C und Rächer, weil es nichts zu beweisen gibt. Freestyle, ABA, Battle im Internetcafé. Man sieht dich mit deiner Affäre im Behinderten-WC. Wir haben nichts zu beweisen, wir sind nicht zu beschreiben. So wie Schulbänke, wenn ihr wisst, was ich meine. Freestyle, ABA, Battle im Internetcafé. Man sieht dich mit deiner Affäre im Behinderten-WC. Wir haben nichts zu beweisen, wir sind nicht zu beschreiben. So wie Schulbänke, wenn ihr wisst, was ich meine. Muss ich euch wirklich was beweisen? Nein, ich glaube nicht. Auch wenn's traurig ist, erkennst du mit gesundem Augenlicht, dass du tauge nichts gegen uns abschickst wie ein Haufen Mist. Seppelt mal an und das hast du viel, wie ich brauche nichts. Außer meine Jungs, die mehr Bretter bringen als Baumärkte. Du willst King sein im Ring stehen und diese Fausthärte. Dann gehst mit und laber nicht und erlange auch Stärke. Sonst halte bitte deine Scheißfresse Maulsperre. Was ich bis jetzt erreicht hab, ist mein Werk und mein Fleiß. Wenn ich verbal einreiß, seh ich deutlich, wie du einen Scheiß. Witzig klein bleibst und dich einreißt, während ich einreiß. Und du endlich mal was bekommst. Kommst du zwar mein Beileid. Und während ihr Scheiß schreibt, geh ich in die Buff, bleib heiß. Was für euch dann so viel bedeutet wie Eiszeit. Wenn ihr fallt, bleib ich trotzdem, spür den Wind aus Ostwehen, weil ich auf fast 30 Tapes scheinbar lost geh. Freestyle, ABA, Battle im Internetcafé. Man sieht dich mit deiner Affäre im Behinderten-WC. Wir haben nichts zu beweisen, wir sind nicht zu beschreiben. So wie Schulbänke, wenn ihr wisst, was ich meine. Freestyle, ABA, Battle im Internetcafé. Man sieht dich mit deiner Affäre im Behinderten-WC. Wir haben nichts zu beweisen, wir sind nicht zu beschreiben. So wie Schulbänke, wenn ihr wisst, was ich meine. Wir haben nichts zu beweisen, unser Wort ist Gesetz. Du stellst dich in die Ecke, wenn unser Wort dich verlässt. Ich will, dass du auch mal was triffst, ich leih dir den Takt. Du bist wie eine Schularbeit, denn ich schreibe dich ab, tja. Du hast die Intelligenz von der Scheibe Knäckebrot, denn du bist nicht ganz dicht wie ein leckendes Brot. Ja, ja, ist mir schon klar, wer diesen Mist serviert hat. Ich hol dich aus dem Briefkasten, denn du bist geliefert. Das Einzige, was du noch ficken kannst, ist deine Hand. Die Leute meinen, ich hab die Statue von einem Kleiderschrank. Bin ich der Weihnachtsmann, doch hab die Hand am Sack. Vor diesem Track hast du noch nen guten Stand gehabt. Das ist Geschichte wie im Lehrbuch verflucht. Du bist gescheitert, doch hast es sehr gut versucht. Nein, du bist echt ein Witz. Wir haben immer noch die Krone, auch vergiss das nicht. Freestyle, ABA, Battle im Internetcafé. Man sieht dich mit deiner Affäre im Behinderten-WC. Wir haben nichts zu beweisen, wir sind nicht zu beschreiben. So wie Schulbänke, wenn ihr wisst, was ich meine. Freestyle, ABA, Battle im Internetcafé. Man sieht dich mit deiner Affäre im Behinderten-WC. Wir haben nichts zu beweisen, wir sind nicht zu beschreiben, so wie Schulbänke, wenn ihr wisst, was ich meine. Nichts zu beweisen, nichts zu beweisen.